Hey. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Warum bist du so berühmt? Woher kommt dein ganzes Geld? Wieso lieben dich die Girls? Welche Marke ist dein Belt? Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Am Arm ist ne Uhr. Ich fick Mädchen auf Tour. Straßenabitur. Fick Bisches und Geschütz. Leute sagen, ich bin unerwünscht. Doch ich hab mir dieses Life hier nicht gewünscht. Der Junge, der Geld zählt und grinst. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Warum bist du so berühmt? Woher kommt dein ganzes Geld? Wieso lieben dich die Girls? Welche Marke ist dein Belt? Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Ich bin im Zeitungsladen. Bisher kauf ich Alkohol. Ich mach die Bitches drunk. Hustensaft-Jüngling ist bekannt. Ich rauch das Gas fast immer. Ich lad Mädchen ein zum Dinner. Nein, ich bin nicht auf Tinder. Fick Schlampen im Kinderzimmer. Heroin drin im Adventskalender. Wer sind meine Hintermänner? Ja, das Geld kommt immer schneller. Ich sperr Hater in meinen Keller. Warum bist du so berühmt? Woher kommt dein ganzes Geld? Wieso lieben dich die Girls? Welche Marke ist dein Belt? Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge. Hustensaft, Junge.